Ich fülle Spraydosen mit Rapperblut und crosse deine Tags, denn ich stehe auf Action, so wie Ärzte ohne Grenzen. Jenken mal zu Hund und Headscan. Alles ist veränderbar. Wir haben zwar keine Flügeltür, doch heben ab wie ein Senkrechtstarter. Das hier ist Legend Stuff und dort Untergrund. Ich lasse Habien auf meinem Arm Lampen und knutsche mit ihnen rum. Sie, wir brechen auf im Morgengrauen, doch keiner sagt auf Wiedersehen, denn alle halten ihre Fresse, solang wie der Himmel dröhnt. Deine Bitch kriegt von uns den Basie auf den Kopf und du sagst, wake up, wake up, wake up, wake up, come on. Deiner Bitch tropft ein wenig Blut aus dem Mund und du sagst, wake up, wake up, wake up, wake up, come on. Deine Bitch wird wahrscheinlich nie wieder gesund, doch du sagst, wake up, wake up, wake up, wake up, come on. Come on! Es sind Batze Hund der Boss und James der Horror-Pimp. Ich wicke so brutal, du denkst, ich hab ne Glock im Schritt. Guck mich an, ich bin wunderbar, denn ich bring dumme Nutten immer ohne Grund zum Blasen. Du bist kein Rapper, nur weil du in dein Mic-List bist. Spaß, häng dich auf, um zu zeigen, was für Eier du hast. Um Sex mit mir zu simulieren, steckt ein Host sich zwei Fäuste rein. Ich begrüß dich per Stich und du verwechselst das mit Freundlichkeit. Guck, ich bin ein Poltergeist, Mörder-Vampir-Hybrid. Deine Crew ist Homo und wird von meiner Glock durchsiebt. Ich bin Lucifer's Sohn, du bist blutüberströmt und suchst schreiend nach Hilfe. Doch Hurensohn stirbt, deine Tapes klingen wie ein schwules Stammeln. Meine Tapes sind gesponsert vom Kokainhandel. Meine Parts sind Untergrund, deine Parts sind überflüssig. Denn dein einziges Merkmal sind deine Blutergüsse.